Oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Welu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Ja właśnie 1 sierpnia czułem się już wolny. Es war der 1. August und ich fühlte mich frei. Der zweite Monat unserer Schulferien hatte begonnen. Ich wollte angeln gehen. Auf dem Weg zum Fluss traf ich einen Jungen aus meiner Pfadfindergruppe. Er sagte, dass ich mich sofort beim Gruppenführer als Bote zu melden habe. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Jerzy Kasprzak war 14 Jahre alt, als der Aufstand begann. Am 1. August 1944 um 17 Uhr. Ich lief also los, wie ich war, in kurzen Hosen und Sandalen. Zu Hause hatte ich zwar einen gepackten Rucksack stehen mit Unterwäsche, Zuckerwürfeln und ein paar anderen Dingen. Der war für den ersten Tag des Aufstands bestimmt, aber ich hatte ihn natürlich nicht bei mir. Mit dem Warschauer Aufstand 1944, ein Jahr nach dem jüdischen Ghettoaufstand, wagte die Armia Krajowa, die polnische Heimatarmee AK, den Befreiungsschlag. Es galt, die Herrschaft der Deutschen zu beenden, die das Land seit 1939 besetzt hielten. Nach 63 Tagen endete die Erhebung in einer Katastrophe. Mit 10.000 gefallenen Soldaten, über 150.000 toten Zivilisten und einer von den Nazis systematisch niedergebrannten Stadt. Auch Kinder und Jugendliche starben im Kampf. Märtyrer, denen man später Denkmäler baute. Tragische Helden. Die Kinder des Warschauer Aufstands. Ein Feature von Holger Lühmann. Warszawo ma, o Warszawo ma. Bohatersko mnie odprowadzała i nawet łezki nie uroniła. Ich war erfüllt von Heldentum und meine Mutter sagte, fahr, mein Liebes. Und ich sagte, Mama, ich bin bald zurück, wir schlagen die Deutschen schon. Bitte gieß so lange meine Tomaten. Ich hatte keine Angst. Oder Angst war der Normalzustand in der Besatzungszeit. Ständig gab es Repression, Razzien, Zwangsarbeit, Verhaftungen. Wenn ein Deutscher ermordet wurde, wurden polnische Geiseln genommen. Niemand konnte sich sicher fühlen. Wir mussten einfach mit der Angst leben. Wir gewöhnten uns daran. Halina Czierskowska war zeitweise Telefonistin für die Führung der AK, manchmal auch Botin. 23 Jahre alt, fast noch ein Kind, wie sie heute sagt, naiv und lebenshungrig. Ihre Kameraden waren oft viel jünger und unbedarfter. Es gab Kinder, 10 oder 11 Jahre, die trugen alle einen viel zu großen Helm. Einmal sprach mich einer der Jungs an, etwas älter, vielleicht 15. Sein Helm fiel ihm immer ins Gesicht. Ein Denkmal erinnert an den Einsatz der jungen, kämpfenden Generation von Warschau. Die lebensgroße Bronzestatue eines etwa 10-jährigen Jungen. Er hält einen Karabiner in den Händen und balanciert auf dem Kopf einen viel zu großen Helm. Ich bin sehr kritisch, was das Denkmal des kleinen Aufständischen betrifft. Es zeigt, dass Kinder und Jugendliche in der einen oder anderen Form am Aufstand teilgenommen haben. Gleichzeitig sehen wir im Fernsehen, wie in Afrika oder Südamerika Kindersoldaten kämpfen. Und alle beklagen sich darüber. Und zwar zu Recht. Denn das darf nicht sein, dass Kinder an Kriegen teilnehmen. Und dass es für solche Kinder heute ein Denkmal gibt, ist aus meiner Sicht absolut falsch. Ausgerechnet Jan-Philipp Libicki, Senator der konservativen Partei PiS, interpretiert das Denkmal des kleinen Aufständischen so, wie es 1983 wohl auch gemeint war, als es an der Warschauer Altstadtmauer aufgestellt wurde. Nicht nur als Zugeständnis der Staatsmacht an die Warschauer Bevölkerung und an die zur sozialistischen Kinderorganisation umdefinierten Pfadfinder, die Geld dafür gesammelt hatten, sondern auch als Kritik daran, dass die bürgerlich-nationale AK Kinder kämpfen ließ. Im Gegensatz dazu wurde die Armia Ludowa, AL, die Untergrundarmee polnischer Kommunisten, die an der Seite der Sowjetunion gekämpft hatte, glorifiziert. Die von der AK geführten Warschauer Aufständischen galten als bourgeoise Elemente. Erst 1989 wurden sie offiziell rehabilitiert. 2014, 70 Jahre nach dem Aufstand, dürfte das letzte runde Gedenkjahr sein, in dem sich die Veteranen selbst an der wechselvollen Erinnerungsgeschichte beteiligen können. Einer der Zeitzeugen starb zwei Monate nach dem Interview, Eugeniusz Hannemann, Fotograf im Dienste der AK. Er wurde 96 Jahre alt. Ten pomnik to bardzo dobrze, że postawili. Śmieszna zabawka, bardzo ładnie. Es ist sehr gut, dass Sie das Denkmal aufgestellt haben. Das ist doch ein lustiges Spielzeug. Sehr schön. Allerdings haben so kleine Kinder nicht am Aufstand teilgenommen. Sie waren etwas größer, das versteht sich. 6-7-Jährige schickt man ja nicht an die Front. Trotzdem konnten die Jungs hinter der Front eingesetzt werden. Sie durften aber nicht schießen. Kinder konnten die begrenzte Truppenstärke der AK ergänzen. Meist hatten sie dafür die Erlaubnis ihrer Eltern. Manchmal erwartete die Familie sogar ihren Kampf. So halfen sie hinter den Barrikaden, sagt Grzegorz Hanula, Historiker am Museum des Warschauer Aufstands. Man sagt oft, ihr habt den Kindern doch während des Aufstands Waffen gegeben. Das ist aber total falsch, denn nur jeder 10. Aufständische war überhaupt bewaffnet. Und wenn die Erwachsenen schon wenige Waffen hatten, dann haben sie sie ja erst recht nicht Kindern gegeben. Auch die Gegner des Denkmals zollen den sehr jungen Aufständischen Respekt, aber nicht der heroischen Geste in Bronze. Diese Darstellung vermittle nicht nur ein historisch falsches Bild, sondern auch falsche moralische Werte, sagt Senator Jan-Filip Libicki. Wenn ein Soldat, ein erwachsener Mensch, einem 15-Jährigen sagt, hier hast du einen Brief, den du dem General bringen musst, und der muss ihn dann durch den Bombenhagel bringen, wo er sein Leben riskiert, dann sind der, der den Brief aufgibt, und der, der ihn empfängt, nicht schuldlos. Sie sind schuldig. Neben der Diskussion um den Einsatz von Kindern im Krieg begleiten noch zwei weitere Fragen das Gedenken. Hatte der Aufstand eine Alternative und ging der Entscheidung zum Schlag gegen die Deutschen eine objektive Risikoeinschätzung voraus? Eugeniusz Hannemann war sich zeitlebens sicher. Błędem nie było, bo musiało być, ponieważ... Es war kein Fehler, denn es musste sein. Immerhin hatte die Vorbereitung zum Aufstand mehrere Jahre gedauert. Alle waren darauf vorbereitet. Bloß hätte der Aufstand eigentlich nur wenige Tage dauern sollen. Der Aufstand brach nicht nur in Warschau aus, sondern auch in anderen Orten. Die Armia Krajowa hatte im Untergrund schon lange einen landesweiten Angriff gegen die deutschen Besatzer geplant, stets in Absprache mit der Exilregierung in London, sagt Historiker Grzegorz Hanula. Wir wollten zeigen, dass wir unser Land selbst befreien können und in der Lage sind, das Land nach der deutschen Okkupation selbst zu verwalten. Nach dem Überfall auf Polen 1939 hatten SS-Verbände, Polizeieinheiten und Wehrmacht einen beispiellosen Feldzug gegen die polnische Zivilbevölkerung geführt. Es kam zu Exekutionen Unbeteiligter auf dem Vormarsch nach Osten. Allein im ersten Kriegsjahr wurden über 1 Million Menschen zur Zwangsarbeit verschleppt. Dann, nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941, missbrauchten die Nazis das besetzte Polen als Schauplatz für den Holocaust. Mitte 1944 zeichnete sich jedoch ein Ende ab. Die Heeresgruppe Mitte wurde in Weißrussland vernichtend geschlagen. Wojciech Borodziej, Historiker an den Universitäten Warschau und Jena. In dieser Zeit, also in der zweiten Julihälfte und verstärkt eben in der letzten Juli-Dekade, ziehen ja Tausende oder Zehntausende von Deutschen über die Weichselbrücken Richtung Westen. Das sind Einheiten der Armee, das sind Beamte, das sind die Deutschen, die angesiedelt worden sind oder gelebt haben östlich von Warschau, eine endlose Kolonne von Flüchtlingen auf dem Weg Richtung Westen. Und das verstärkt natürlich den Eindruck, dass das Dritte Reich den Krieg verloren hat. Die AK-Führung im polnischen Untergrund befahl den Angriff und setzte die Exilregierung in London erst danach in Kenntnis. Warschau war ursprünglich nicht vorgesehen als Ort des Aufstands. Das galt in der Millionenstadt als zu riskant. Aber dann vor allem unter dem Eindruck des 20. Juli, also des Attentats auf Hitler, entsteht in der Warschauer Führung der Eindruck, das Dritte Reich würde zusammenbrechen und das würde die Gelegenheit bieten, in Warschau den Aufstand zu wagen. Neben dem erhofften Triumph über die Okkupanten ging es der AK um ein Signal nach Moskau. Der bewaffnete Aufstand sollte Polens Souveränität demonstrieren. Ziel war es, der vorrückenden Roten Armee zuvorzukommen und das Land aus eigener Kraft zu befreien. Es ging um die Position Polens im Nachkriegseuropa. Die AK hatte 40.000 Kämpfer mobilisiert, darunter tausende Kinder, die zumeist den Pfadfinderverbänden angehörten. Die polnischen Pfadfinder waren zum Teil paramilitärisch ausgebildet. Vor allem in ihren Reihen wurde ab 1918, dem Jahr, als Polen unabhängig wurde, die patriotische Erziehung vollzogen. Die AK nutzte nun das junge Potenzial. Die Armia Krajowa war ein Phänomen. Łukasz Modelski, Historiker und Publizist in Warschau. Viele polnische Aufstände würde ich als schlecht vorbereitet bezeichnen, aber der Armia Krajowa war sehr gut vorbereitet. Das Organisationsniveau, die Disziplin, die Tätigkeit im Untergrund, das alles war beeindruckend. So ein Experiment wäre im Vorkriegspolen nicht vorstellbar gewesen. Die Führung der AK glaubte, eine Entscheidung in wenigen Tagen herbeiführen zu können. Manche hofften gar auf die Befreiung Warschaus binnen 24 oder 48 Stunden. Der Optimismus übertrug sich auch auf die Jüngsten. Es hieß, ich komme in ein paar Tagen zurück und ziehe nun fröhlich in den Kampf. Diese Arglosigkeit zeigt, dass viele sich nicht vorstellen konnten, was wirklich passieren würde. Verstärkt wurde die positive Stimmung durch einige Achtungserfolge in den ersten Aufstandstagen. Halina Czierzkowska lag mit ihrer Einheit in Śródmieście, der Innenstadt Warschaus. Am zweiten Tag des Aufstands waren schon viele kriegswichtige Gebäude der Innenstadt besetzt. Auch am Bahnhof und am Hauptpostamt hissten wir die polnische Flagge. Ich ging mit meiner Kameradin spazieren. Zu diesem Zeitpunkt waren schon viele Straßen im Zentrum von uns befreit worden. Die Deutschen traf der Aufstand nicht völlig überraschend. Die Geheimdienste waren über Aufstandspläne informiert, aber nicht über den Zeitpunkt. Nun musste man auf militärische Hilfe von außen warten. Die langsame Reaktion der deutschen Besatzer interpretierten die Aufständischen als ein weiteres Indiz für deren militärische Schwäche. Ich war sicher, dass wir für eine gerechte Sache kämpfen und darum siegen würden. Zudem konnte ich die Zukunft direkt beeinflussen, wenn ich kämpfe. Zwar hatte ich keine Waffe und war nicht in den Sturmbrigaden, aber ich war in der Telefonzentrale. Und da sprach ich mit den verschiedenen Kommandanten in der Stadt. Im Falle einer unterbrochenen Leitung, etwa bei einer Bombardierung, war es jedoch besser, einen Meldegänger loszuschicken. So wie den 14-jährigen Jerzy Kaspczak, der statt zum Angeln an die Weichsel direkt in den Aufstand lief. Er erfüllte gleich zu Beginn der Kämpfe seinen ersten Auftrag hinter der Frontlinie. Ich brachte zunächst eine Meldung in den Stadtteil Ochota, ins Hauptquartier der Schary Szeregi. Schary Szeregi, zu Deutsch Graue Reihen, der Deckname der Pfadfinder im Krieg. Wie alle Pfadfinderstämme in den besetzten Gebieten waren sie verboten. Seit dem Überfall auf Polen hatten sie wiederholt den deutschen Vormarsch sabotiert. Zudem gelangen der Organisation mehrere tödliche Attentate auf ranghohe SS-Offiziere. In der Innenstadt nahm ich die Straßenbahn. Die wurde beschossen. Wir mussten Hals über Kopf aussteigen. Wir konnten nicht mehr weiterfahren. Es ging dann durch Innenhöfe und Keller, bis ich schließlich ankam. Ich übergab die Botschaft und wollte zurückkehren, um zu melden, dass ich den Auftrag ausgeführt habe. Doch inzwischen hatte sich die Front verschoben. Jerzys Rückweg war von deutschen Truppen abgeschnitten. Und dann kamen die Deutschen auf den Hinterhof. Sie trieben alle Menschen raus auf die gegenüberliegende Straßenseite. Und als die Deutschen die Männer von den Frauen trennten, nahm mich plötzlich eine Frau an der Hand. Es war die Tante eines Freundes, die zufällig auch dort war. Sie sagte: Jurek, du wirst jetzt seine Frau. Sie gab mir ein Kopftuch, ein Jackett und einen Damenmantel. Jerzy konnte als Mädchen verkleidet entkommen. Die Männer sollten exekutiert werden. Seit Kriegsbeginn vollzogen die deutschen Truppen, auch die Wehrmacht, immer wieder sogenannte Sühneaktionen an der Bevölkerung. Diese Praxis wurde während des Aufstands völlig pervertiert. Da kann man wirklich in aller Gewissheit von einem Vernichtungsfeldzug sprechen. So etwas hat es in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs selbst bislang eigentlich nicht gegeben. Beim Massaker von Wola, einem Stadtviertel im Warschauer Westen, starben 30.000 Menschen an nur 3 Tagen, vom 5. bis zum 7. August. Wojciech Borodziej verweist auf die SS-Soldaten der Sondereinheit Dirlewanger. Diese Sondereinheit Dirlewanger hat eben alles ermordet, was sich ihr, was herumlief in der Gegend. Es gibt das berühmte Telefongespräch des Leiters dieses Einsatzes, nicht nur der Brigade Dirlewanger, sondern der anderen Polizeieinheiten in Wola, wo es heißt, die deutschen Einheiten hätten jetzt im Augenblick 10.000 Gefangene und das ist mehr, als sie Kugeln haben. Und dieser unglaubliche Satz, ausgesprochen im Telefongespräch mit dem Stab der 9. Deutschen Armee, zeigt eigentlich, worum es da ging, dass sich das Problem stellte, dass man eben nicht mehr genug Munition hat, um alle zu erschießen, die man erschießen will. Das Massaker von Wola ist bis heute ein fester Bestandteil der polnischen Erinnerungskultur. Viele Warschauer Kinder verloren ihre Eltern. Auch Henryk Waszyliński war plötzlich halbwaise. Podczas publicznych egzekucji, które się odbywały na terenie dzielnicy Wola. Bei einer öffentlichen Exekution wurden einfach wahllos Menschen erschossen. Auch mein Vater. Die Frauen wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland entführt, die Männer erschoss man. Auch meine Mutter kam dann nach Deutschland. Und meine Schwester auch. Henryk versteckte sich, blieb in Warschau. Eine ungewisse Existenz. Ich arbeitete als Lehrling in einer Druckerei. Vor dem Krieg ging ich zwar zur Mittelschule, doch die war während des Krieges geschlossen. Die Deutschen untersagten uns eine höhere Bildung. In der Druckerei, in der ich arbeitete, druckten wir neben normalen Aufträgen auch illegale Muster. Das waren Flugschriften, in denen die Polen nun lesen konnten, wann der Krieg enden wird, welche Anschläge es gegen die Deutschen gab und so weiter. Konspiration war unser Kampf gegen den Feind. Die illegale Arbeit war jedoch nicht ganz freiwillig. Die AK setzte die Werkstattleitung unter Druck. Es war ein hohes Risiko, für den Widerstand zu arbeiten. Einer in der Druckerei kollaborierte mit den Deutschen und er verriet ihnen gegen eine Belohnung, dass wir eben nicht nur Reklame drucken, sondern auch antideutsche Flugschriften und Zeitungen. Ich saß dann in einer Jugendzelle, die für 10 Personen gedacht war, aber wir waren etwa 20 Jungs. Und auf jeden von uns wartete ein Gestapo-Verhör, das die Deutschen stets in perfektem Polnisch führten. Henryk Waszyliński wurde im berüchtigten Warschauer Gestapo-Gefängnis gefoltert, dort, wo man nach dem Krieg zentnerweise menschliche Asche fand. Warum bist du verhaftet? Fragten sie. Und ich sagte, ich wüsste es nicht. Sie hatten ausgerechnet an diesem Tag nichts Illegales gefunden. Sie konnten uns höchstens dafür bestrafen, dass wir Süßstoffverpackungen mit Hakenkreuzemblemen für den Schwarzmarkt gedruckt hatten. Denn darauf hatte ja das Dritte Reich ein Monopol. Waszyliński wurde Wochen später freigelassen. Kinder und Jugendliche waren auch wichtige Stützen in der Verwaltung des aufständischen Warschau. Sie halfen im Gesundheitswesen, im Feuerschutz und bei der Kommunikation, erzählt Halina Cieszkowska. Das waren Jungs, die zum Beispiel Briefe verteilten. Wir hatten ein ganzes Militärpostwesen. Die Kinder haben dabei ihr Leben riskiert. So auch Jerzy Kaspczak. Nachdem er als Mädchen verkleidet vor einer Massenerschießung fliehen konnte und sich einige Tage in einem von Deutschen besetzten Viertel versteckt hatte, überschritt er unbeobachtet die polnischen Linien und nahm seine Arbeit wieder auf. Jerzy teilte Briefe aus. Hunderte Pfadfinder wie er transportierten bis zu 6000 Sendungen täglich. Allein im August waren es fast 120.000. Ich fühlte mich fortgerissen von zu Hause und spürte am eigenen Leib, wie es ist, nicht zu wissen, wie es meinen Eltern und meinen Nachbarn geht, ob meine Familie so etwas erleben muss wie ich. Ich ging mit meinen Briefen über Hinterhöfe und durch Mietshäuser und suchte die Empfänger. Manchmal fand ich die Adresse nicht mehr, denn das Haus war zerbombt oder ausgebrannt. Dabei könnte Jerzy dem Fotografen Eugeniusz Hannemann über den Weg gelaufen sein. Ich sollte dokumentieren, wie die Stadt während des Aufstands lebt. Das war kein Spaß. Überall saßen Menschen, die weinten. Aber ich konnte nicht stehen bleiben. Ich musste immer weiter. Warschau war gezeichnet von 5 Jahren Krieg. Erst die Luftangriffe im September 1939, dann die Niederschlagung des Ghettoaufstands im April 1943 und jetzt der Warschauer Aufstand. Wir mussten durch Breschen in den Hauswänden kriechen. Viele Wege waren unpassierbar. Und dann gab es noch die Habichte, deutsche Scharfschützen auf den Dächern. Sie hatten die gesamte Straße im Blick. Von da oben schossen sie auf die Menschen, die unten entlang gingen. Um den Schüssen zu entgehen, gingen wir oft durch die Keller. Eines Tages schossen sie auf uns von der Universität aus. Ich stand mit ein paar AK-Soldaten vor einer Kirche, etwas verdeckt, und dann drückte ich ab. Es war ein Foto, das sehr schnell in ganz Polen bekannt wurde. Über 200 Bilder, die der junge Fotograf Hannemann damals unter Lebensgefahr aufgenommen hat, hängen heute im Museum des Warschauer Aufstands. Vor dem Bau dieser Einrichtung sei das Gedenken kaum möglich gewesen, sagt Historiker Grzegorz Hanula. Zwar können sich die Aufstandskämpfer seit 1990 über eine offizielle Anerkennung ihrer Leistung freuen, Aber der wirkliche Wandel kam dann erst mit dem Bau des Museums 2004, mit dem sie einen angemessenen Platz in der Geschichte bekamen. Nach so langer Zeit, in der wir nicht die Möglichkeit hatten, über den Aufstand zu reden, gibt es erst jetzt einen Ort, der die Veteranen fühlen lässt, dass wir die Erinnerung an sie wachhalten. Powiem nieskromnie, że robimy dobrą robotę, bo przywracamy tę ich pamięć. Siekiera, motyka, pilka, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, pilka, gaz. Auf dem Weg durch die Dauerausstellung können Besucher verschiedene Perspektiven des Aufstands einnehmen. Im unteren Stockwerk lässt sich das Dasein im Untergrund nacherleben, die Enge von Kellern und Abwässerkanälen. Audiovisuelle Effekte und multimediale Elemente sollen den Eindruck vertiefen. Das Museum hat damit großen Erfolg beim Publikum. Mehr als 500.000 Besucher kommen jährlich. Besonders gut laufen die Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche. Hier beschäftigen sich Mädchen und Jungen mit dem Alltag von damals. Was taten die Kinder? Welche Lieder sangen sie? Zum Beispiel Siekiera Motyka, Axt und Hacke, ein Spottlied auf die Nazis. Pani z historii to nam mało takich rzeczy właśnie podaje o powstaniu warszawskim. In der Schule reden wir sehr wenig über den Aufstand, aber hier werden sehr wichtige Dinge vermittelt, die man sicher das ganze Leben behält. Ich werde einfach mal meine Großeltern fragen, wie es damals im Zweiten Weltkrieg war. Wenn ich mich zurückversetze in die damalige Zeit, dann wäre ich gerne Ärztin. Najbardziej chciałabym zostać lekarką. Rozdawali liście. Die haben damals Briefe verteilt. Ich bin ja auch bei den Pfadfindern. Da wäre ich früher auch gern dabei gewesen. Die Workshops finden im Saal des kleinen Aufständischen statt, im Foyer des Museums. Kinderzeichnungen zieren die Wände. In den Regalen sitzen Teddybären in Uniform und von der Decke hängen Jagdflugzeuge in Spielzeugformat. Museumsdirektor Jan Ołdakowski. Miejsce całkowicie odmienne od reszty naszej ekspozycji, miejsce ciepłe. Ein warmer Raum, der durch seine Atmosphäre intensive Gespräche über Geschichte erlaubt. Der Saal ist auch ein Ort, wo Kinder die Spielzeuge der damaligen Zeit entdecken können. Allerdings ist kein Kriegsspielzeug dabei. Ale w tej sali nie mamy żadnych zabawek militarnych. Trotzdem hat der Raum immer wieder Kritik erregt. Der Publizist Łukasz Modelski zum Beispiel hält das pädagogische Konzept für fragwürdig. Im Saal des kleinen Aufständischen sah ich ein Kinderbuch mit dem Titel »Darf ein Mädchen auch Soldat sein?« Mir erscheint diese Frage hier ziemlich unpassend. Das große Frachtflugzeug der Alliierten im Hauptgebäude, die Waffensammlung mit Panzerfäusten und Pistolen und die Mauer des Gedenkens im Innenhof, die die Namen der Gefallenen trägt. Es fehle am Erkenntnisgewinn, meint Łukasz Modelski. Muzeum Powstania Warszawskiego jest bardziej placówką pomnikową niż badawczą. Das Aufstandsmuseum ist eher ein Ort der Erinnerung als ein Ort der Wissenschaft. Dabei glaube ich, dass es immer noch viele Bereiche gibt, die wenig untersucht sind. Zum Beispiel die Lage der Zivilbevölkerung in Warschau, für die es keinen Chronisten gibt. Kwestii ludności cywilnej. Die Museumsleitung verweist dagegen auf das umfangreiche Audioarchiv des Hauses. Für die Analyse der mittlerweile 3.500 Aufnahmen war bisher wenig Zeit, aber neben der historischen Forschung stehe eben der pädagogische Auftrag im Vordergrund, sagt Direktor Jan Ołdakowski. Nasza opowieść jest do nich mocno skierowana, właśnie po to, żeby oni zrozumieli. Es geht uns darum, dass die Kinder verstehen, um welche Ideale es den Aufständischen damals ging. Dass es Helden waren, mit denen man sich identifizieren kann. Und dass die Helden nicht nur in Hollywood-Filmen vorkommen, sondern auch im Haus nebenan wohnen. Und das ist der Schlüssel unseres Erfolges. Wir ermöglichen es jungen Leuten, die Geschichte nachzuempfinden und ein Verständnis für die damalige Kriegslage zu schaffen. Und zudem erlauben wir es den Kindern, stolz zu sein auf das, was ihre Großeltern im Kampf gegen den Totalitarismus getan haben. potrafili powiedzieć nie dwóm zbrodniczym totalitaryzmom. Teil der Strategie sind Filme, Kinderbücher, aber auch Gesellschaftsspiele. So etwa das Brettspiel Kleine Aufständische, in dem bis zu 4 Mitspieler ihre Pfadfinderfiguren an SS-Soldaten und Panzern vorbeilotsen müssen. Die 93-jährige Veteranin Halina Cieszkowska sieht in diesem Ansatz eine Chance für die Zukunft der Geschichte. Für meine Enkel ist das ja auch schon eine so weit entfernte Vergangenheit. Niemand mag nur historische Vorträge hören, aber mit Hilfe der Spiele gelingt es vielleicht, junge Leute mehr für diesen Teil der Geschichte zu interessieren. Schon vor Jahrzehnten hat Halina Cieszkowska ein Buch über Humor während des Aufstands geschrieben. So hörten wir einmal beim Mittagessen, wie die Menschen gegenüber in den Fenstern standen und ein polnisches Volkslied sangen. Und wir weinten einfach nur. Und in diesem emotionalen Moment rief einer der Jungs: Warum ist die Suppe so salzig? Woher habt ihr denn das ganze Salz? Und da mussten wir lachen. Solche lustigen Momente haben uns trotz der Tragik Mut gemacht. W tej tragicznej chwili takie momenty dodawały nam otuchy. Siekiera, motyka, piłka, ścianka, w nocy na lód cieniła panka. Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, masz górala i me puść. Der weitere Verlauf des Aufstands im Frühherbst 1944 war von einem Patt geprägt. Wehrmacht und SS setzten die Aufständischen durch Belagerung unter Druck. Historiker Wojciech Borodziej. Die Deutschen haben ja die Stadt mit Stalingrad verglichen. Der Unterschied würde vielleicht darin liegen, dass die Warschauer christliche Bevölkerung, die Juden sind ja schon vorher umgebracht worden, dass die Warschauer christliche Bevölkerung ziemlich komplett in dieser Stadt gelebt hat und dass sie dann eben 63 Tage lang Artilleriebeschuss und Luftangriffe ziemlich wehrlos durchstehen musste. Die Aufständischen hatten ja Flugzeugen und schweren Geschützen überhaupt nichts entgegenzusetzen. Es gab zig Einsätze von alliierten Bombern, die Warschau mit Abwürfen von Munition, von Waffen, von Medizin helfen sollten. Und diese polnischen, britischen, südafrikanischen, also Royal Air Force Bomber, die flogen aus Brindisi. Das heißt, sie mussten mit diesen Bombern ohne Jägerschutz die Adria überqueren, das besetzte Jugoslawien, Ungarn, Slowakei, bis Warschau kommen, dann den Abwurf tätigen und dann dieselbe Strecke ohne Schutz der eigenen Jäger zurück. Und die Verluste dieser Aktion waren horrend. Eigentlich hat dieses polnische Bombergeschwader, das da unter anderem eingesetzt worden ist, das hat mehr oder minder aufgehört zu existieren. Aber es war nicht nur die Entfernung, die die Hilfe erschwerte. Es gab auch politische Gründe dafür, dass sich die westlichen Alliierten nicht stärker einmischten. Die Angst vor der Sowjetunion. Denn Stalin ließ durchblicken, er wolle die Polen ausbluten lassen. Die Rote Armee verharrte im Sommer 1944 östlich von Warschau und kam den Aufständischen nicht zu Hilfe. Washington und London tolerierten dieses Verhalten, denn für sie stand das Bündnis mit Moskau gegen Nazi-Deutschland auf dem Spiel. Sie verweigerten schon vor Ausbruch des Aufstandes ganz dezidiert, den polnischen Wünschen zu folgen, dass die polnische Fallschirmjägerbrigade über Warschau abgeworfen wird. Polen war ein geschätzter, kleinerer Verbündeter, der sozusagen der größte unter den kleinen Verbündeten. Die Sowjetunion war natürlich der größte Verbündete und der Kriegsentscheidende. Da die Hilfe ausblieb, verlor der Aufstand an Durchschlagskraft. So stießen zwar immer mehr Zivilisten zu den polnischen Kämpfern, aber bewaffnen konnte man sie nicht. Die Stadtteile, die die AK anfangs erobert hatte, gingen nach und nach verloren. Am 3. Oktober 1944 kapitulierte Warschau. Als die Wehrmacht ein halbes Jahr später Polen räumen musste, waren fast 6 Millionen polnische Staatsbürger ums Leben gekommen. Warschau, oh Wciąż płaczę, gdy Ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. 1946 entwarf der Kunststudent Jerzy Jaronuszkiewicz den kleinen Aufständischen. Jahrzehntelang existierte der Entwurf nur als Miniatur in vielen polnischen Wohnzimmern, zum Gedenken an die Gefallenen in der eigenen Familie. Die Trauer und eine Befreiung, die viele Polen als zwiespältig empfanden, ließen unmittelbar nach dem Krieg für Diskussionen wenig Raum. Dennoch gab es sie, die Frage, ob am 1. August 1944 die Entscheidung zum Aufstand richtig gewesen war. Senator Jan-Filip Libicki erinnert an Wiesław Chrzanowski, der nach dem Krieg Jura studierte und später sogar Justizminister wurde. Das war ein Mann, 21 Jahre alt, der im Aufstand kämpfte. Er sagte, der Aufstand sei eine schlechte Entscheidung, da seiner Meinung nach alle Teilnehmer ihre Fähigkeiten, ihre Qualifikationen, ihre Zukunft aufs Spiel setzten. Aber weil jeder um ihn herum kämpfte, entschied auch er sich, aus Solidarität zu seinen Freunden, am Kampf teilzunehmen. Leider habe es zu wenig Menschen vom Format eines Chrzanowski gegeben, meint Libicki. Stattdessen hätten Hitzköpfe wie General Tadeusz Bur-Komorowski den Ton angegeben. Wenn wir heute von einer Lücke in der sozialen Kontinuität, einer Lücke in der Bildung sprechen, dann besteht sie deshalb, weil diejenigen, die über das Schicksal vieler junger Polen bestimmt haben, keine durchdachten Entscheidungen getroffen haben. Libickis Haltung ist wenig populär in Polen, aber sein Denkansatz erfährt immer mehr Zuspruch. Junge Autoren und Künstler halten die gängige Lesart des Opfergedenkens für einen leeren patriotischen Kult. Piotr Sichowicz, ein junger Historiker, schlägt ein neues Narrativ vor. Er nannte sein Buch und damit den Aufstand Wahnsinn 44. Publizist Łukasz Modelski hat die anschließende Debatte interessiert verfolgt. Powstanie w Polsce ma taki charakter czegoś trochę nietykalnego. Der Warschauer Aufstand hat in Polen die Eigenschaft, unantastbar zu sein. Mir persönlich erscheint das alles bis heute als Skandal. Ich finde, dass man 7- oder 10-Jährige nicht mit Helmen hätte ausstatten sollen. Sie hätten nicht am Krieg teilnehmen dürfen. Bawiły się w Powstanie Warszawskie. Auch Janek Menzel und Tomek Kaczor tendieren zu dieser Meinung. Das Warschauer Künstlerduo hat den kleinen Aufständischen mit dem viel zu großen Stahlhelm um eine Installation ergänzt. Wir haben vor der Figur eine Wasserrutsche und ein Planschbecken aufgebaut. Dann haben wir ihr bunte Luftballons in die Hand gegeben und einen Schwimmreifen übergestreift. Daneben haben wir ein Eimerchen, eine Schaufel und einen Ball gelegt. Dinge eben, die nach Spielplatz aussehen. Und das war das Motto. Geben wir dem kleinen Soldaten seine Kindheit zurück. Wir haben viele Mails erhalten. Unsere Facebook-Seite hatte mehrere tausend Besucher. Es gab extreme Kommentare. Die einen schrieben, dass sie genau verstanden haben, um was es uns ging. Andere warfen uns vor, wir hätten das Denkmal entweiht. Jedenfalls hatten wir unser Ziel erreicht, über das Thema wurde gesprochen. Auch wenn schließlich das Ordnungsamt einschritt, die Installation war nicht angemeldet gewesen. An einem Gedenktag hätten sie wohl gar nicht erst zum Denkmal vordringen können, glauben die beiden Künstler. Polnische Patrioten pflegen dann nämlich, Kränze niederzulegen, Lichter anzuzünden und Wache zu stehen. Wir haben das am 1. Juni, dem Tag des Kindes, gemacht. Immer wieder erleben wir an Jahrestagen, dass Kinder den Krieg nachspielen sollen. Aber das ist gefährlich, denn wir zeigen ihnen dadurch ein unrealistisches Verhaltensmuster im Krieg. Vielmehr sollten wir ihnen beibringen, dass Krieg etwas Tragisches ist, wo Menschen kämpfen mussten und nicht durften, weil es vielleicht so einen Spaß macht. Wenn wir mit der Geschichte nur spielerisch umgehen, selbst wenn wir erzieherische Ziele dabei hegen, dann besteht das Risiko, dass Kinder bloß den Eindruck gewinnen, dass es toll gewesen sein muss, ein Aufständischer zu sein. Damit spielt Menzel nicht nur auf die Veranstaltungen des Aufstandsmuseums an. Denn auch andere Initiativen greifen das Thema auf. Ein Gesangsverein, der zu Jahrestagen in polnischen Linienbussen Aufstandslieder singt, eine Fahrraddemo, die im August quer durch Warschau führt, sowie Flashmobs mit spontanen Flaggenparaden. Tramwaje, jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Führ, Deutsche. Z pierwszosierpniowym potem na skroni. Z zimnem lufy Wisa w nogawce spodni. Um das Museum herum ist eine ganze Kulturszene entstanden, die bis in die Rapmusik hineinreicht, mit Inszenierung von historischen Events, also Reenactment, mit allen möglichen Kulturveranstaltungen um die Jahrestage herum. Und deswegen kann man sagen, dass die Tradition des Warschauer Aufstands oder das Gedenken an den Warschauer Aufstand noch längst nicht im kulturellen Gedächtnis angesiedelt ist, sondern im kommunikativen, also im lebendigen Austausch. Einen Austausch erhofft sich auch Karolina Chabaszewska mit Uprising Spray Warsaw, einem Street-Art-Projekt. Es geht uns darum, junge deutsche und polnische Graffiti-Künstler zu vereinen. Wir bilden aus ihnen deutsch-polnische Pärchen, die zu bestimmten Themen arbeiten sollen, zum Beispiel zu den Pfadfindern. Und dann sollen sie ihre Ideen auf eine Leinwand sprayen. Vielleicht ist es unsere Generation, in der die Vorurteile verschwinden und in der wir eine gemeinsame Sprache finden für das damalige Leid. Der Warschauer Aufstand ist eben ein Ereignis, das Deutsche und Polen miteinander teilen. Und es ist uns, uns jungen Polen, wichtig, wenn bei so einem Ereignis auch Deutsche dabei sind. Jerzy Kasprzak ist 84 und will das auch. Der Mann, der als 14-Jähriger von seinem Angelausflug direkt in den Aufstand stolperte, sucht den Kontakt nach Deutschland. Denn als Kind hatte er einen Nachbarn, dessen Familie nach dem Aufstand gen Westen ausgewandert war. Er hat noch ein Foto von ihm. Hier, das ist Hans. Wir spielten vor dem Krieg zusammen Fußball. Der Vater war Deutscher und ließ sich nach Kriegsbeginn auf die Liste der Volksdeutschen setzen. Hans lief dann immer mit der Uniform der Hitlerjugend durch die Straße. Die Freundschaft zerbrach daran. Dann kam der Aufstand. Und Jerzy überlebte das Massaker von Wola, weil die Tante seines ehemaligen Freundes Hans ihm das Leben rettete. Die Spur zu Hans verlor sich. Jerzy sah ihn nie wieder. Wenn ich Hans irgendwann finden würde, dann könnte ich ihm sagen, welchen Respekt ich für seine Tante habe, die mir damals Mädchenkleidung gab. Danach nannte ich sie meine Aufstandsmutter. Vielleicht würden Hans und ich heute eine gemeinsame Sprache finden für das, was geschah. Jerzy Kasprzak hat viel über seine Rolle als Pfadfinder während des Krieges nachgedacht. Er genießt den Respekt, den die Polen seinesgleichen entgegenbringen. In der blauen Veteranenuniform nimmt er inmitten der immer kleiner werdenden Schar der kleinen Briefboten, Krankenschwestern und manchmal auch Kämpfer von damals an den Gedenkfeiern teil. Aber er macht sich Sorgen. Er sieht um sich eine Gesellschaft, die den Heldenmythos zelebriert, die Tragik gern zur patriotischen Geste umdeutet. Mich schockiert, dass man das Denkmal des kleinen Aufständischen zeigt. Ich bin dagegen. Tragische Helden. Die Kinder des Warschauer Aufstands. Sie hörten ein Feature von Holger Lühmann. Es sprachen Reinhard Virchow, Marcel Höfs, Gregor Höppner, Tim Korge, Marion Meinker, Frank Meyer, Julian Panknin, Klaus-Dieter Pittrich, Paula Scholz, Ilse Strambowski und der Autor. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Beate Braun. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.